Bei euch, da kommt der Heilige Geist ja gar nicht vor. Das ist manchmal so ein Vorwurf, der mir begegnet. Ich als evangelisch-lutherischer Christ, dass bei uns angeblich der Heilige Geist gar keinen Raum hat. Aber stimmt das eigentlich? Ich habe sogar letztens irgendwo gelesen, dass wir evangelischen Landeskirchen vielleicht, geistvergessen sind. Sind wir das wirklich geistvergessen? Nur weil das bei uns hier im Gottesdienst nicht sonderlich ekstatisch zugeht, hat deswegen der Heilige Geist bei uns hier keine Rolle? Nee, er hat eine ziemlich große Rolle. Also wenn ihr mal bei uns hier im Gottesdienst seid und allein euch mal die Liturgie, also den Ablauf eines Gottesdienstes anschaut, ständig kommt der Heilige Geist vor. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir singen, er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir beten sogar manchmal, komm Heiliger Geist. Also der Heilige Geist wird bei uns ziemlich oft erwähnt im Gottesdienst. Und er wird bei uns in der Gemeinde nicht nur oft erwähnt, er ist auch sehr, sehr kräftig am Wirken. Denn mir begegnen manchmal Christen, die sagen, ich kann mir unter dem Heiligen Geist gar nicht so richtig vorstellen, niemanden vorstellen. Bei Jesus fällt mir das sehr leicht. Da habe ich sofort Bilder vor Augen, wenn ich an Jesus denke. Gott Vater, der Schöpfer, da kriege ich auch einen Zugang. Aber wer ist eigentlich der Heilige Geist? Und ich glaube, dass es den besten Zugang zum Heiligen Geist gibt, wenn wir uns anschauen, wie er in uns wirkt. Ich glaube, der Heilige Geist lässt sich am besten verstehen, wenn man auf das schaut, was er tut. Wenn man nicht abstrakt versucht zu spekulieren, wer der Heilige Geist ist, sondern konkret auf das blickt, was er tut unter Christen. Und ich möchte gerne 4 Dinge in dieser Predigt mir mit euch näher anschauen, was der Heilige Geist tut. Und ich nehme als Grundlage das Evangelium für Pfingsten. Das findet ihr bei Johannes im 14. Kapitel. Ich lese es jetzt nicht noch einmal vor, aber immer wieder die Verse gleich in Auszügen, auf die es mir heute einmal ankommt. Denn wo sind wir hier in der Bibel? Johannes 14. Wir sind in den sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Also wir sind am Vorabend von Gründonnerstag. Jesus sitzt noch einmal mit seinen Jüngern an einem Tisch, bevor der Karfreitag kommt. Und Jesus bereitet seine Jünger und mit ihnen seine Gemeinde vor für die Zeit nach Himmelfahrt, für die Pfingstzeit. Und deswegen erklärt Jesus seinen Jüngern, wer der Heilige Geist ist, der kommen wird. Und Jesus erzählt uns da sehr, sehr viel über den Heiligen Geist. Und das ist vielleicht sogar auch zu viel für diese Predigt heute. Deswegen habe ich einmal 4 Dinge rausgesucht, 4 Dinge, die Jesus uns in Johannes 14 lehrt über den Heiligen Geist. Steigen wir einmal gleich direkt ein mit dem ersten Aspekt. Der erste Aspekt ist, der Heilige Geist hilft uns, Gottes Gebote zu halten. Ich lese einmal vor, was Jesus hier sagt. Er sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Also, Jesus steht nicht vor uns mit einem erhobenen Zeigefinger und sagt, kommt jetzt mal, strengt euch doch mal mehr an, meine Gebote zu halten. Jetzt, ihr sollt mal dringend meine Gebote halten, sagt Jesus hier nicht. Er sagt, ruhig, gelassen, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Ich sage es mal mit meinen Worten, wer eine Beziehung zu Jesus Christus hat, die von Liebe geprägt ist, wer Jesus liebt, der wird automatisch anfangen, auch die Gebote Gottes zu halten. Das passiert ganz automatisch, denn der Heilige Geist zieht in unsere Herzen ein und er nimmt in uns Wohnung. Also stell mir das vor, wie als hätte der Heilige Geist in meinem Herzen schon mal die Koffer ausgepackt und es sich gut eingerichtet. Und dann fängt der Heilige Geist uns Christen an zu verändern. Er verändert unser Herz. Er verändert dich in einer Weise, dass du automatisch anfängst, seine Gebote zu halten. Und manchmal ist das dir bewusst, dann merkst du, was sich in dir verändert. Manchmal merkst du es vielleicht aber auch nicht. Es gibt einen tollen Satz vom Kirchenvater Augustin, der, finde ich, noch einmal gut auf den Punkt bringt, worum es Jesus hier geht. Augustin hat einmal gesagt, liebe und dann tu, was du willst. Du kannst, wenn du liebst, dann tu, was du willst. Und ich weiß, manche Christen denken vielleicht, oh, das ist aber steil, wir sollen ja nicht tun, was wir wollen und es gibt doch klare Gebote und es kann doch nicht jeder Christ tun, was er will. Der Punkt, den Augustin machen will, ist, wenn die Grundlage intakt ist, wenn du Jesus liebst, dann wirst du automatisch das tun, was er will. Und deswegen brauchen wir Christen auch nicht alles bis ins kleinste Detail zu regeln. Das ist, finde ich, immer interessant, wenn Menschen von anderen Religionen Christ werden und das dann vergleichen und feststellen, bei uns Christen gibt es nicht bis ins jedes Detail Regeln. Es gibt keine feste Regel, wie oft man als Christ beten muss und welche Worte genau man sagen muss. Das gibt es nicht. Liebe und dann tu, was du willst. Denn wer Jesus liebt, wird seine Gebote halten. Das ist der Heilige Geist, der in uns wirkt. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch viel mit unserer Taufe zu tun hat. Denn in der Taufe wurden wir neu geboren durch das Wasser und den Heiligen Geist. Schaut euch einmal an, was Jesus im Gespräch mit Nikodemus sagt. Das könnt ihr in Johannes 3 nachlesen. Da sagt Jesus, man kann nur ins Reich Gottes kommen, wenn man neu geboren worden ist durch Wasser und Geist. Das heißt, der Heilige Geist hat in dem Wasser der Taufe uns neu geboren. Das heißt, in deiner Taufe bist du neu auferstanden als ein neuer Mensch. Als ich getauft wurde, das ist schon ein bisschen her, ist ein neuer Malte aus der Taufe auferstanden. Und dieser neue Mensch, der in unserer Taufe auferstanden ist, das ist ein Mensch, der ganz nach dem Herzen Gottes leben will, der ganz Gottes Gebote halten will. Und jetzt weiß ich sofort, was du vielleicht auch denkst. Du denkst, na, davon sehe ich aber nicht immer viel in meinem Leben, weil wenn ich so auf mein Leben gucke, und dir geht es vielleicht ähnlich, merken wir ja auch noch ganz viel, was nicht nach Gottes Geboten leben will. Und dir fällt vielleicht auch, wenn du jetzt auf die letzte Woche blickst, manches ein, wo du denkst, oh, in dem Moment habe ich nicht das gesagt, was ich hätte sagen sollen. In dem Moment war mein Verhalten nicht von Liebe geprägt. In dem Moment hätte ich andere Prioritäten setzen sollen und so weiter. Also es gibt neben dem neuen Menschen, den der Heilige Geist geboren hat in der Taufe, auch noch den alten Menschen, der nicht nach Gottes Geboten leben will. Und alter, neuer Mensch, die ringen in unseren Herzen miteinander. Das kennst du vielleicht aus eigener schmerzvoller Erfahrung, dass alter, neuer Mensch miteinander ringen. Und in diesen Momenten, wo alter, neuer Mensch miteinander ringen, will ich dir sagen, vertrau dem Heiligen Geist. Er wirkt in dir. Er macht den neuen Menschen in dir stark. Und er wird dir weiterhin dabei helfen, in seiner Liebe zu leben. Nun komme ich zum zweiten Aspekt, was der Heilige Geist tut. Der zweite Aspekt ist, dass der Heilige Geist die Bibel inspiriert hat. Der Heilige Geist war dabei, als die Autoren der Bibel ihre Texte geschrieben haben. Und das sehen wir auch an einem Satz, den Jesus seinen Jüngern in Johannes 14 sagt. Da sagt Jesus, ich zitiere, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, und jetzt kommt's, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich glaube, wir müssen uns deutlich machen, dass Jesus diese Sätze vor allem zu seinen ersten Jüngern sagt, zu den Aposteln, die mit ihm da am Tisch sitzen am Gründonnerstag. Und Jesus gibt ihnen das Versprechen, er sagt, ihr werdet euch erinnern an jedes Wort, das ich gesagt habe. Und deswegen glaube ich, dass Gott, der Heilige Geist, dabei war, als die Apostel die Seiten der Bibel gefüllt haben. Und dass er ihnen geholfen hat, sich zu erinnern an das, was Jesus einmal gesagt hat. Weil man kann sich ja fragen, hey, wie konnten die dann eigentlich noch mit Jahren Abstand genau wissen, was Jesus da gesagt hat? Ich kann mich ja nicht an alles genau erinnern, was jemand mal in einem Gespräch zu mir gesagt hat. Wobei, die entscheidenden Sachen kann ich mir eben doch merken. Aber wir müssen uns klar machen, Jesus hat seinen Jüngern versprochen, der Heilige Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich würde ja sogar sagen, auch wenn man es nur rein menschlich erst einmal betrachtet, habe ich ein großes Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Neuen Testamentes. Denn die meisten Schriften des Neuen Testamentes sind nicht Jahrhunderte später entstanden, sondern ungefähr 30 bis 50, 60 Jahre nach den Ereignissen von Jesus. Also ziemlich genau in dem Zeitraum, wo die Leute, die dabei waren, die mit Jesus durch die Lande gezogen sind, die mit Jesus all das erlebt haben, im Grunde alt wurden und nun die Gefahr war, dass diese Generation ausstirbt. Und dann hat diese Generation, die dabei war, ihre Erlebnisse mit Jesus festgehalten und aufgeschrieben. Und natürlich kann man sich dann fragen, okay, wenn ich 30, 40 Jahre, 50 Jahre später was aufschreibe, wie zuverlässig ist dann eigentlich so die eigene Erinnerung? Manche von euch sind vielleicht älter, die ihr diese Predigt guckt, und ihr könnt euch ja mal selber überlegen, kann ich noch Sachen erinnern, die vor 30, 40, vielleicht 50 Jahren stattgefunden haben? Es gab in dem Zusammenhang mal, das kann man auch nachhören noch digital, ein interessantes Streitgespräch zwischen zwei englischsprachigen Theologen, Religionswissenschaftlern, über genau diese Frage, wie gut sind eigentlich die Erinnerungen der Leute, die das Neue Testament verfasst haben. Ein Gespräch zwischen Bart Ehrman und Richard Borkham. Bart Ehrman ist eher bibelkritisch, kann man sagen. Richard Borkham eher, ich sage es mal mit meinen Worten, bibelvertrauend. Und Bart Ehrman macht den Punkt in dem Gespräch, er sagt, wir wissen aus der Psychologie auch, dass Menschen gerade mit Abstand Dinge auch mal in ihrer Erinnerung durcheinander bringen können. Und Richard Borkham hält entgegen, und ich finde, er macht einen guten Punkt und sagt, das mag sein, aber bei wirklich wichtigen Ereignissen passiert uns das nicht. Und er sagt, wer miterlebt, wie jemand von den Toten aufersteht, das ist ein sehr wichtiges Ereignis. Da merkt man sich oft jedes Detail, und ihr könnt ja immer selber überprüfen, bei sehr einschneidenden Erlebnissen in eurem Leben, da könnt ihr euch oft auch noch an Details erinnern. Und mindestens, wenn nicht an die Details, mindestens an die großen Hauptsachen. Von daher, finde ich, haben wir allein schon menschlich betrachtet, können wir ein großes Zutrauen haben, dass die Texte des Neuen Testamentes zuverlässig über Jesus berichten. Aber es ist ja eben noch mehr als das. Die ersten Jünger haben eben das Versprechen von Jesus, dass der Heilige Geist sie erinnert an die Worte, die Jesus gesprochen hat. Und ich würde sogar sagen, dass das nicht nur für das Neue Testament gilt, sondern auch für das Alte Testament, dass dort der Heilige Geist mit dabei war, als die Texte des Alten Testaments entstanden sind. Das ist auch übrigens die Sicht, die das Neue Testament selbst auf das Alte Testament hat. Wenn ihr einmal zum Beispiel die Apostelgeschichte aufschlagt und lest, findet ihr in der Apostelgeschichte relativ viele Zitate aus dem Alten Testament. Und die werden oft eingeleitet mit Formulierungen wie: Und da sprach David im Heiligen Geist. Also es wird ein menschlicher Verfasser genannt, wie David, und gleichzeitig wird erwähnt, der Heilige Geist war mit dabei. Das bekennen wir Christen übrigens auch in einem unserer ganz alten Glaubensbekenntnisse. Es gibt das Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel. Und da bekennen wir über den Heiligen Geist, dass er gesprochen hat durch die Propheten. Also das wäre der zweite Aspekt über das, was der Heilige Geist wirkt, nämlich, dass er dabei war, als die Texte des Alten und Neuen Testamentes entstanden sind. Nun komme ich zum dritten Aspekt, wie der Heilige Geist wirkt. Er tröstet uns. Denn das ist der Spitzname, den Jesus hier seinem Heiligen Geist verpasst. Und der Spitzname ist, es ist ein Tröster. Ich lese einmal den entsprechenden Vers vor. Da sagt Jesus, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Also, der Heilige Geist tröstet dich. Vermutlich hast du als Christ das schon öfter erfahren, dass der Heilige Geist dich tröstet, dein Herz tröstet. Und sein Lieblingswerkzeug, um das zu tun, um zu trösten, ist die Bibel. Also, der Heilige Geist wirkt eben nicht nur oder hat nicht nur gewirkt vor 2000 Jahren, als die Texte des Neuen Testamentes entstanden sind, sondern der Heilige Geist wirkt in jedem Moment, wo wir die Bibel lesen. Und deswegen ist das so wichtig, dass Gemeinde darum kreist, miteinander Bibel zu lesen. Mir ist das gerade nochmal so nachgegangen, dass wir hier in unserer Gemeinde gerade, da haben Menschen am Dienstagabend Bibel gelesen im Gemeindehaus, am Mittwochabend, am Donnerstagabend und am Freitagabend. Immer verschiedene Alter, verschiedene Konstellationen, aber sie haben das gemacht und sie haben auf ihre Weise erlebt, dass der Heilige Geist wirkt, wenn wir sein Wort lesen. Dass er anfängt, uns zu trösten. Dass der Heilige Geist das Herz von dir aufmacht und dafür sorgt, dass das Wort der Bibel nicht nur Wort der Bibel bleibt, sondern bei dir ankommt. Deswegen beten wir eigentlich auch immer vor jedem gemeinsamen Bibellesen, dass der Heilige Geist uns das Herz öffnet. Weil ohne das können wir das Wort der Bibel nicht in der Tiefe verstehen. Und in der Tiefe verstehen heißt, dass es unser Herz erreicht, uns dort überführt, aber auch tröstet. Und der Heilige Geist wirkt auch da, wo wir das Wort der Bibel auslegen. Also er wirkt auch in der Predigt. Hinter mir ist die Kanzel unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr es von dem Video aus erkennen könnt, aber auf der Kanzel ist oben unter dem Kanzeldeckel eine Taube angebracht, als Symbol des Heiligen Geistes, weil das unsere Gemeindetheologie ist. Dass in dem Wort der Predigt der Heilige Geist wirkt und dass er dafür sorgt, dass das Wort, was wir auf Grundlage der Bibel, was wiederum Wort des Heiligen Geistes ist, dass der Heilige Geist das aufschließt, allen, die es hören. Also der Heilige Geist tröstet uns durch Bibelworte. Das klingt vielleicht für dich jetzt noch ein bisschen theoretisch. Ich möchte mal eine kleine Beispielgeschichte erzählen, wie das aussehen kann. Ich habe gerade mit ein paar Leuten bei uns aus der Gemeinde einmal diese Jesus-Serie The Chosen geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt oder ob ihr da ein Freund von seid oder nicht ein Freund von seid. Ich selber bin ja immer so ein bisschen zurückhaltend, was Jesus-Verfilmung vor allen Dingen angeht, weil ich immer denke, ich will da einfach die Texte der Bibel allein in meinem Auge, vor meinen Augen haben und nicht irgendwie Bilder aus Film und Fernsehen. Und man muss auch sagen, dass diese Serie The Chosen auch viel, viel kreativ erfindet um den Text der Bibel herum. Ich würde sagen, sie ändert da nichts an dem, was die Bibel sagt, aber sie erfindet Details drumherum. Und das kann man natürlich so und so sehen. Ich sehe es so, es ist für mich eine kreative Art und Weise, mit der Bibelgeschichte umzugehen und auch nochmal Sachen weiterzuspinnen. Wie muss das wohl gewesen sein und gewesen sein? Und so als kreative Weiterentwicklung, finde ich, schließt diese Serie schon was auf. Und da gab es jetzt, das haben wir die erste Folge geguckt, ich spoilere da jetzt nichts, aber in der ersten Folge von The Chosen spielt ein Bibelwort eine ganz große Rolle. Und zwar das Bibelwort: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und das Interessante an dieser Verfilmung ist, dass man merkt, dass verschiedenen Menschen in dieser Serie dieses Bibelwort nicht nur abstrakt vor Augen steht, sondern das Herz aufschließt und im Herz ankommt. Dass man merkt, dass Gott das nicht nur irgendwann mal gesagt hat in der Bibel, sondern zu mir sagt. Und während ich dazu geguckt habe, habe ich gemerkt, wie das auch bei mir passiert. Dass mein Herz aufgeht und ich merke, das sagt Gott nicht nur in diesem Film zu irgendeiner Person, sondern er sagt es zu mir: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und wenn du das erlebst, dass Worte der Bibel nicht nur Worte der Bibel bleiben, sondern der Heilige Geist dein Herz aufmacht und du merkst, das sind Worte für mich, dann hat der Heilige Geist gewirkt, weil das kann nur der Heilige Geist tun. Ich komme zum vierten und letzten Punkt, was der Heilige Geist tut unter uns. Vierter und letzter Punkt: Er ist unser Anwalt. Denn das griechische Wort, was Martin Luther in seiner Übersetzung des Neuen Testamentes mit Tröster übersetzt, das hat im griechischen Original ein relativ großes Bedeutungsspektrum. Und ein Aspekt ist nicht nur Tröster, sondern auch Anwalt. Also der Heilige Geist ist unser Anwalt. Denn wir Christen finden uns ja immer wieder in Konfliktsituationen wieder. Das war in den ersten Generationen der Christenheit mitunter noch viel krasser und ist an vielen Orten der Welt heute auch noch viel stärker als bei uns hier in Deutschland. Und für diese Situation, wo Christen abgeführt und verhört werden, sagt Jesus an anderer Stelle im Lukas-Evangelium, ich lese einmal: So sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Und nun leben wir glücklicherweise in einem Land, wo wir nicht befürchten müssen, verhaftet zu werden, weil wir Christen sind. Und trotzdem erzählen mir das immer wieder Gemeindeglieder, dass sie in, ich nenne es mal, unangenehme Gesprächssituationen kommen, weil sie zur Kirche gehen, weil sie an Jesus glauben. Und dann fragen Leute sie: Was, wieso gehst du denn zur Kirche? Oder wieso glaubst du denn an Gott und an Jesus? Und dann wissen wir manchmal nicht, was wir in solchen Momenten sagen sollen. Und selbst mir geht das so und ich werde dafür bezahlt, in solchen Momenten was zu sagen. Und deshalb neigen wir manchmal dazu, zu verschweigen, dass wir zur Gemeinde gehen, dass wir Christen sind. Aber Jesus sagt uns hier in den Abschiedsreden, Johannes 14, keine Sorge, der Heilige Geist wirkt. Der wird euch in dem Moment schon die richtigen Worte schenken. Denn er ist dein Anwalt. Er steht in diesen Momenten an deiner Seite. Du hast einen Verteidiger an deiner Seite. Brauchst dich nicht selbst verteidigen. Du hast den Heiligen Geist als Verteidiger. Der Heilige Geist ist unser Anwalt. Wobei, wenn ihr eben, als ich das Wort vorgelesen habe, genau zugehört habt, merkt ihr, dass Jesus nicht den Heiligen Geist nur Anwalt nennt, sondern den anderen Anwalt, den anderen Tröster. Und wenn es einen anderen Anwalt und Tröster gibt, dann muss es ja noch einen zweiten geben, oder? Und den gibt es auch, weil Jesus selbst auch Anwalt und Tröster ist. Das sagt die Bibel zum Beispiel im 1. Johannesbrief, 2. Kapitel, da steht: Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Also Jesus ist unser Fürsprecher. Noch ein Wort, wie man das griechische Wort für Anwalt oder Tröster übersetzen kann. Jesus ist unser Anwalt, unser Fürsprecher, unser Tröster. Also, wenn dir vielleicht auch während dieser Predigt noch einmal deine eigene Unzulänglichkeit bewusst geworden ist, dass du nicht immer nach den Geboten Gottes lebst, nicht immer diese Liebe empfängst, nicht immer diese Liebe fühlst und spürst, fürchte dich nicht. Jesus ist dein Fürsprecher. Er ist Tag aus und Tag ein auf deiner Seite. Er hat sein Leben für dich gegeben am Kreuz. Und in jedem Moment ergreift er für dich Partei. Er ist dein Anwalt und Fürsprecher an deiner Seite. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes, dass er Jesus für dich groß macht. Dass du an Jesus glauben kannst und sagen kannst, ja, Jesus ist an meiner Seite, egal was kommt. All das wirkt der Heilige Geist. Fassen wir nochmal zusammen. Er verändert uns, dass wir Gottes Gebote halten. Er hat uns die Bibel geschenkt. Er tröstet uns durch sein Wort. Und er ist unser Anwalt an unserer Seite. Und er macht uns Jesus groß. Ihr Lieben, das ist ein unglaublich guter Grund, Pfingsten zu feiern. Heute ist Pfingsten, wo ich hier dieses Video aufnehme. Und ihr Lieben, ich möchte euch wünschen, frohe Pfingsten, weil der Heilige Geist mitten unter uns Christen wirkt. Gnade sei mit euch.